Deine größte Freiheit sei es, dir deinen Glauben selbst zu wählen. Deine heiligste Pflicht, dich ihm zu opfern. Krieg. Millionen hingeschlachtet, die am Leben geblieben harren aus, im Elend, ohne Arbeit, hungrig, krank. Aus all dieser blutigen Wirrsal gibt es keine Hilfe, keine Rettung. Nur die Weltrevolution kann in dieses Chaos Ordnung bringen. Kann der geschundenen Menschheit Frieden, Freiheit, wahre Kultur bringen. Masse! Mensch. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Ernst Toller. Nach dem guten Leben. Und während sich die einen genügsam im Hier und Jetzt einrichten, wagen andere, von mehr zu träumen. Und so wie geträumt, drängt es sie danach, wie kleine Kinder, einmal das fantastische Realität werden zu sehen. Und so vermag es der Mensch, sich die wunderbarsten Dinge auszudenken, damit die irdische Welt endlich Erlösung fände. Doch solange uns schöne Ideen nicht satt machen, wird es für die meisten schließlich darauf ankommen, ihren Hunger zu tilgen. Na? Mit allen Mitteln. Erstes Bild. Wir drehen dich um, pass auf. Misstrauen. Die Flugblätter sind verteilt, die Massen gehen. Hört ihr sie? Morgen wird entschieden. Bist du bereit? Ich bin's. Mit jedem Atem wächst mir Kraft. Wie sehnt dich diese Stunde, die Massen auferstanden für unsere gemeinsame Idee. Unsere Fahne, wer trägt sie voran? Du! Dir folgen sie. Und du glaubst, die Polizei ist ohne Kunde? Ja, und wenn sie es weiß, dann wagt sie nicht mehr vollen Einsatz. Morgen wird alles entschieden. Wer kann das sein? Hat uns wer verraten? Sie dürfen uns nicht finden. Wer ist das? Ein Freund. Und nichts zu fürchten. Du kommst zu mir. Wie hast du mich gefunden? Ich wünsche einen guten Abend. Kann ich dich sprechen? Allein? Freunde? Wir sehen uns morgen. Ja, gute Nacht. Auf morgen. Auf morgen. Ich komme nicht als Helfer zu dir. Ja, ich weiß. Verzeih den Traum. Bedrohte Ehre, zwar den Schritt hierher. Bin ich der Anlass? Seltsam. Lass das scherzen. Um kurz zu sein, ich verbiete dir dein Wirken. Du verbietest dein mir. Drang nach sozialer Tätigkeit kann auch Befriedigung in unserem Kreise finden. Aha. Zum Beispiel im Heim unehelich geborener Kinder. Oh, ja, nur weiter. Du bist nicht frei in deinem Handeln. Du bist verblendet mit diesen radikalen Ideen. Aber was redest du da? Radikale Ideen. Es geht hier um Gerechtigkeit. Menschlichkeit. Ich bin frei von Reiß dich zusammen. Autsch. Ich fordere ein gewisses Maß an Rücksicht. Wenn nicht von deiner Einsicht, so von deinem Takt. Ich bin ein Ehemann. Und ein Staatsmann. Rücksicht. Ich kenne Rücksicht nur aufs Werk. Dem diene ich. Dem, hörst du, muss ich dienen. Ich verstehe schon. Dein Wunsch nach Tätigkeit bestimmt dein Tun. Willst du vielleicht ein Kind kriegen? Wenn du mir wehtust mit jedem Wort. Kein Wunsch hat mein Geschick gewendet. Die Not ist es. Not aus Menschsein. Not? Hast du ein Recht, von Not zu sprechen? Mann. Lass mich. Hat es dir je an was gefehlt? Hast ich nicht immer für alles gesorgt? Nur weil ich dem Staate diene, bin ich schuld? Weil ich versuche, ein gutes, sicheres und anständiges Leben zu führen für uns beide? Ich bin nicht nervenkrank. Ich bin auch nicht sentimental. Es braucht eine fundamentale Veränderung. So scheinst du alle Wahrheit zu wissen. Aber höre, man weiß, die Behörden wissen von dir. Ich leistete den Staatseid. Frau, verstehst du nicht? Der Referent für Personalia ist unterrichtet. Eine Karriere wäre ausgeschlossen, wenn du... Ja. Ja, und? Ich ziehe die Konsequenzen. Da du das Staatswohl schädigst und meine Stellung riskierst. Du, ich lass mich scheiden. Dann... Freilich. Wenn ich dich schädige, dir im Wege stehe, dabei geht es um so viel mehr, um so viel. Du verstehst einfach nichts. Noch wäre Zeit. Komm mit mir, komm nach Hause. Mia. Ich glaube, ich werde schwach sein ohne dich. Grenzenlos. Allein. Verzeih. Ich weiß, du tust nur deine Pflicht und dein Gewissen ist beruhigt. Mein Gewissen. Mein Gewissen macht mich nicht satt. Mein Gewissen kauft dir keine hübschen Kleider. Ist das deine Entscheidung? Ja. So, dein letztes Wort. Ich kann nicht anders. Ist das nicht herrlich? Das eleganteste und zivilisierteste Instrument, das sich der moderne Mensch geschaffen hat. Die Aktienbörse. Sehen Sie die leuchtenden Augen, diese Reinheit und diese vollkommene Ehrlichkeit? Mächtiger als jeder Feldzug, jede Waffe. Finden Sie nicht? Also kein anderer Mechanismus war je so anpassungsfähig, so flexibel und stark. Oh Gott, ich muss kotzen. Ja, beruhigen Sie sich. Wir sind da ganz bei Ihnen, was Ihren Kampf für die Freiheit und so weiter betrifft, nicht? Da sind wir ganz bei Ihnen. Zerschlag das System, ja, nieder mit der Staatsgewalt. Zerschlag das System. Reizend, Deregulierung, Entbürokratisierung und ein voller Zugriff auf die Wirkkräfte des freien Marktes. Sehen Sie, ich verstehe mich da ganz in Ihrem Sinne als radikal. Ja, also als radikal. Eine Welt ohne Grenzen, Mauern und Schranken. Eine Welt, in der niemand die freie, schöpferische Kraft menschlicher Kreativität beschneidet. Das ist kein Staat, keine Polizei, keine Gesetze, keine Verwaltung. Das wäre ganz in unserem Sinn. Genau. Zweites Bild. Macht. Ich notiere 200, 400, 600 Waffenwerke zu 350. Ich überbiete 400. 400? Biete an. Kaufe. Wer verkauft? Zu 400? Neuigkeiten. Rückzug notwendig. Große Offensive im Westen. Wird misslingen. Verkaufe. Zu 350. 300. Niedriger kann ich nicht gehen. Ich notiere 300. 250. 200. 200. Irgendwelche Reserven? Nur Soldaten. Menschenmaterial wird zunehmend schlecht. Ernährung ungenügend? Auch das, obwohl Professor Ude meint, dass Roggen nach Prozentsatz 95 ausgemahlene Schlemmernahrung ist. Kaufe Roggen 700. 700. 750. 750. 800. 800. Roggen 850. Wer bietet an? Kaufe! Hey, kaufe, kaufe! Ich notiere Roggen zu 800, 850, 900. Und die Führung? Ist ausgezeichnet. Vielleicht nicht genug Alkohol fürs Volk. Die Schnapsfabriken brennen unter Hochdruck. Vielleicht nicht genug Alkohol fürs Volk. Die Schnapsfabriken brennen unter Hochdruck. Vielleicht nicht genug Alkohol fürs Volk. Die Schnapsfabriken brennen unter Hochdruck. Vielleicht nicht genug Alkohol fürs Volk. Die Schnapsfabriken brennen unter Hochdruck. Was fehlt? Die Moral. Zersetzung macht sich breit. Die Menschen zweifeln am System. Es wird über andere Wege nachgedacht. Die sind... Man hört sie sprechen von Revolution. Die Menschen wollen keine Kriege mehr. Verkaufe Waffenwerke zu 800. 800. 750. 750. 500. 500. Verkaufe. Mechanik alles Lebens wurde offenbar. Es fehlt. Masse braucht Lust. Es fehlt. Masse braucht Liebe. Es fehlt. Masse braucht Liebe. Es fehlt. Masse braucht Liebe. Es fehlt. Masse braucht Liebe. Das guckt. Es reicht. Der Krieg ist unser bestes Instrument, das Staaten, Parlamente, Industrie und Presse tanzen lässt. Tanz über Erdball, tanz über Meer, tanzt! Und der Profit? Die Dividende wird regelmäßig ausgeschüttet. Ich danke. Neu zugelassen, die nationale Aktie Kriegserholungsheim. Ich habe keinen Auftrag zu kaufen. Die Dividende lockt mich nicht. Ich habe keinen Auftrag zu kaufen. Die Dividende lockt mich nicht. Ich habe keinen Auftrag zu kaufen. Die Dividende lockt mich nicht. Ich habe keinen Auftrag zu kaufen. Die Dividende lockt mich nicht. Ich zeichne 100.000 Nennwert. Ich notiere 100.000? Die gleiche Anzahl. Kaufen, kaufen. Ja, die Kühle zeichnet. Was meinen Sie? Soeben Telegramm. Die Schlacht im Westen verloren. Die Schlacht im Westen ist verloren. Waffenwerke biete an zu 150. 150. 100. 100. 50. 50. 50. Verkaufen. 50. Verkaufen. Flammenwerfer Trust. Ich biete an 500. 500. 450. 450. 300. 300. Verkaufen. Verkaufen. Kriegsgebetbuch GmbH. Ich biete an. Wer kauft? Irgendwer? 250. 150. Giftgaswerke. Biete an. Kriegsanleihe. Biete an. Ich zeichne nochmals 100.000. Oh, bei dieser Base? Na Kleiner, wer sagte denn, dass die Schlacht verloren ist? Ist wahr die Nachricht? Oder Börsenkuh? Die Kühle zeichnet 200.000. Ich kaufe, kaufe! Schiebung! Ich kaufe 150.000. 200.000. Ich überbiete 250.000. Ich kaufe 300.000. Na, wer bietet an? 400.000. Ich kaufe, kaufe! Ich notiere. Kriegsanleihen zu 400.000. Verzeihen Sie die Frage, unser stärkstes Instrument gerettet? Wie können Sie nur zweifeln? Unser stärkstes Instrument gerettet? Wie können Sie nur zweifeln? Unser stärkstes Instrument gerettet? Wie können Sie nur zweifeln? Unser stärkstes Instrument gerettet? Wie können Sie nur zweifeln? Mechanik alles Lebens ist so einfach. Ein Leck war da, es ist entdeckt und schnell verstopft. Die Bs. Oder Hos. Na, gefällt dir das Kleine, hä? Oder Hos heute ist nebensächlich. Das Wesentliche, das System gerettet. Zwischenspiel. Seht ihr, Freunde, es ist ein toller Wahn zu glauben, die Herren würden sich gutwillig dem Gesetz eines Parlaments fügen. Sie würden ruhig auf ihren Besitz, den Profit, das Vorrecht der Ausbeutung verzichten. Alle Herrschenden haben für ihre Privilegien bis zuletzt mit zähester Energie gerungen. Die römischen Patrizier wie die amerikanischen Sklavenhändler. Sie haben alle Blut vergossen. Sie sind über Leichen geschritten, um ihre Vorrechte und ihre Macht zu verteidigen. Sprich du, sie lieben dich. Diese Besitzsüchtigen überbieten die Brutalität, den unverhüllten Zynismus, die Niedertracht aller ihrer Vorgänger. Sie werden ihr Allerheiligstes, ihren Profit, mit Zähnen und Nägeln verteidigen. Sie werden Himmel und Hölle gegen müssen. Wir werden kämpfen müssen. Einen letzten großen Kampf. Da alles entscheidet. Ja, da Sie und Ihre Ideen. Ja, die sind vielleicht nicht sonderlich originell, aber meine Güte, da gab's schon Schlimmeres, ne? Wir brauchen neue Ideen, um den Leuten den richtigen Schubs zu verpassen. Keine Sorge, das meiste ergibt sich ja sowieso von selbst. Wie ich bereits sagte, wenn die Menschen den Glauben verlieren, ja, wenn sie anfangen, dem System zu misstrauen und es als schwach zu empfinden, da fangen sie von ganz alleine an, sich nach Radikalität, etwas Neuem, ne? Das heißt also nach Veränderung zu sehnen. Ich verlange noch nicht viel. Geben Sie den Leuten einfach eine Vision, einen Traum, etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Die einen nennen es Religion, die anderen Fanatismus, die nächsten Widerstand oder Menschenrechte, ist mir egal. Das Einzige, was den ganzen Laden zusammenhält, ist Hoffnung. Sehen Sie, der Mensch muss immer an irgendetwas, also etwas Verbindendes, glauben. Muss ich mir das alles anhören? So etwas wie Moral ist für die Gemeinschaft, das Team, sehr wichtig. Intermezzo. Liebe. Habe ich denn alles falsch gemacht? Komm her. Ich weiß, wir haben keine Kinder in diese Welt gesetzt. Ich habe nur meine Träume, meine Hoffnung. Aber was ist, wenn von all dem nichts bleibt? Ich habe Angst. Ich habe so verdammt Angst. Schau mich an. Ich habe nicht viel aus diesem Leben gemacht, ich weiß. Und ich wünschte, ich hätte dir mehr bieten können. Ach komm. Ich sehe dich leiden, jeden Tag. Wenn du arbeiten gehst, wenn du dich mit den Rechnungen plagst, wenn du so gerne möchtest, aber nicht kannst. Das tut weh. Das tut mir so weh. Du tust mir Unrecht, wenn du glaubst, ich verstünde dich nicht. Warum sollten wir nicht nur mal an uns denken. Einfach mal nur wir beide. Unser kleines Glück. Ich weiß. Ich bin nicht so stark wie du. Ach komm. Ich habe nicht so viel Mut. Karriere, Ansehen, Sicherheit. Leid. Ich lass dich ziehen. Ja. Geh, Geliebter. Versuche glücklich zu werden. Vergib mir. Vergiss mich. Drittes Bild. Verzweiflung. Was soll diese Gewalt? Was soll diese Gewalt? Zone befindet. Innerhalb dieser Zone Maschinen! Nieder die Fabriken! Nieder die Maschinen! Es ist ein Traum, der eure Blicke hemmt. Ein Traum von Kindern. Die Fabriken sind nicht mehr zu zerstören. Maschinen sind unausweichlich. Nehmt Dynamit der ganzen Erde, lasst alle Fabriken sprengen. Im nächsten Frühjahr sind sie auferstanden und leben grausamer denn je. Was dann? Was schlägst du vor? Fabriken dürfen nicht mehr her und Menschen Mittel sein. Maschine sei Diener würdigen Lebens. So sollen die und wir verkommen. Sieh, unsere Worte zerstreamen sich in Wut und Rache. Sehnsucht ist in uns nach Wissen. Das Höchste nahmen sie. Und es ward böse. Nur manchmal in Theatern springt es uns entgegen und ist so zart und schön und höhnisch wieder. In Schulen haben sie unsere Jugend zerstört. In Schulen unsere Seelen gebrochen. Wer sind wir heute? Die fetten Herren bauen sich Paläste, da unsere Brüder in den Schützengräben faulen. Sie stoßen unsere rauen Arme in Fabriken. Wir siechen, entwurzelt in freudlosen Städten, zerbricht unsere Kraft. Einfache Not ist, die wir rufen. Wir wollen nicht mehr länger warten. Erzwingt ihr Frieden, einen Frieden. Schafft eine Ruhepause, nicht mehr. Der Krieg muss enden in alle Ewigkeit. Kein Streik. Wir brauchen mehr. Propaganda? Desinformation? Nein, mehr! Boykott? Nein, mehr! Sabotage? Mehr! Bewaffneter Widerstand? Nein, noch mehr! Anschläge? Keine Worte! Taten! Harte Taten! Enteignung? Ja, letzter rücksichtsloser Kampf. Ihr Idioten brecht die Fundamente, rufe ich. Dann mag die Sinnflut unserer Gewalt das verweste System fortschwemmen. Wir bauen ein wohnlicheres System. Ein Hof der Massen aller Länder. Uns gehören die Maschinen, die Städte. Uns gehört die Macht. Alle für alle. Ich rufe mehr als Streit. Macht gegen Macht. Gewalt. Gewalt! Ich rufe Krieg! Ja! Halt! Nein! Nein, hört mich! Ich will! Schweigen Sie! Mit leichtem Händedruck, Gebet und netten Blumen erzeugt man keine Kinder. Zum Bäumefällen braucht's die Axt. Hört mich! Ich will kein neues Morgen! Oh, ich will kein neues Morgen! Was wissen Sie schon? Sie sind nicht Masse. Ich bin Masse. Masse ist Schicksal. Mein Gewissen schreit nein. Das ist das. Das kann nicht richtig sein. Ach, halten Sie Ihren Mund. Der Sache willen. Was gilt der Einzelne? Was sein Gewissen? Die Masse gilt. Ein einziger blutiger Kampf und ewig Frieden. Krieg ist Notwendigkeit für uns. Ihr Wort bringt Spaltung. Fügen Sie sich. Folgen Sie uns. Die Mehrheit hat entschieden. So will ich schweigen. Wer in den Weg sich stellt, wird überrannt. Masse ist Tat. Auf zum Kampf. Es gilt, eine Welt zu erobern, gegen eine Welt anzukämpfen. In diesem letzten Kampf der Weltgeschichte um die höchsten Ziele der Menschheit gilt dem Feinde das Wort. Daumen aufs Auge und Knie auf die Brust! Licht aus, Messer raus! Daumen aufs Auge und Knie auf die Brust! Licht aus, Messer raus! Daumen aufs Auge und Knie auf die Brust! Licht aus, Messer raus! Natürlich. Ob Gewalt für Veränderung wirklich notwendig ist. Das muss ich mich nicht. Seien Sie nicht so naiv. Damit Platz für etwas Neues ist, muss man das Alte beseitigen. Radikale Ideen erfordern radikale Maßnahmen. Na, schnippi, schnappi, kopfi, abi. Sehen Sie, wenn Sie wirklich an etwas glauben, dann werden Sie es verteidigen müssen. Ein Traum, eine Utopie wird nur in Erfüllung gehen, wenn Sie dafür kämpfen. Töten, Kriege führen, Kompromisslosigkeit, Zielstrebigkeit, Opferbereitschaft. Das braucht ein jeder, der im Leben etwas erreichen möchte. Nicht wahr? So ist das nun mal. Ja, so ist das nun mal. Sind Sie eine Gewinnerin oder Verliererin? Viertes Bild. Versagen. Halt! Wer bist du? Ich spreche im Namen der Masse. Er gehört zu uns. Lasst ihn durch. Ich melde die Entscheidung. Todesurteil. Wegen Verrat an der Revolution. Der zum Tode Verurteilte, antreten! Verräter! An die Mauer mit ihm! Ich scheiß auf eure Scheißmoral! Wofür habe ich denn mit euch gekämpft? Für irgendeine Moral? Moral ist Unterdrückung! Scheiß auf die Masse! Was steht ihr denn vom Leid? Von der Hoffnungslosigkeit? Nur noch einen Tag. Einen einzigen Tag. Noch einmal nicht frieren müssen. Noch einmal keinen Hunger haben. Noch einmal nicht alleine einschlafen. Ist doch alles egal. Euer Geschwafel, eure Theorien, eure Bücher. Nur noch ein Tag. Wie recht er hat. Lasst ihn frei. Halt auch du dein blödes Maul. Aber wer bist du überhaupt? Sind wir uns je begegnet? Ich möchte dir. Was weißt du schon vom Leid? Du hast nur Mitleid. Du redest von Revolution, vom Gewissen. Wer hat dir erlaubt, für mich zu sprechen? Ich brauch kein Gelaber von einer besseren Welt. Ich brauch Wärme, Essen, Spaß. Und das jetzt sofort und nicht übermorgen, dann bin ich verreckt. Ich wollte, ich versuche. An die Mauer mit ihm! Los! Halt! Halt! Halt nicht schießen! So vergebt ihm doch! Sie hat recht. Ich kann nicht auf ihn schießen. Er ist doch einer von uns. Wenn du es nicht machst, macht es ein anderer, verstehst du? Wofür macht man denn die Revolution? Wachen! Gewehre geladen! Geladen! Bereit! Geladen! Bereit! Geladen! Bereit! Geladen! Bereit! Geladen! Bereit! Geladen! Bereit! Geladen! Bereit! Geladen! Bereit! Wenn nicht, um glücklich zu sein. Nur noch einen Tag. Immer nur noch einen Tag. Leben. Leben. Schießt! So schießt endlich! Schießt! Vergeben ist Feigheit? Gestern entfloh ich den Feinden da drüben. An deren Mauer stand ich schon. Mein Grab musste ich graben. Mit eigener Hand. Ich scheiß auf die Revolution. Ich will nicht die eigenen Leute töten. Das ist Verrat an der Sache. Verrat an der Revolution. An die Mauer auch mit ihm. Gestern stand er an der Mauer unserer Feinde. Jetzt steht er an unserer Mauer. Das bist du. Du, die heute hier an der Mauer stehen. Das seid auch ihr. Die Masse gilt. Der Mensch gilt. Die Masse gilt. Das Schwein wurde im Namen des Volkes erschossen. Fünftes Bild. Revolution. Sind neue Nachrichten gekommen? Meldung? Meldung auf Meldung. Mitternacht besetzen wir den Bahnhof. Mainz war verloren. Jetzt rücken Bataillone. Das Postgebäude ist in unserem Besitz. Wer noch? Ich bringe Meldung. Wir rückten dreimal gegen den Bahnhof. Der Platz bäumt sich vor Toten. Die anderen liegen gut verschanzt und sind mit allen Waffen ausgerüstet. Mit Flammenwerfern, Minen, Giftgas. Ihr rücktet dreimal an. Und beim vierten Mal? Wir kamen nicht zum vierten Mal. Ihr hieltet Stand. Braucht ihr Verstärkung? Wir sind zersprengt. Rückschläge waren zu erwarten. Geh in den 13. Bezirk. Dort liegen die Reserven. Geh, eile dich. Sie sprach von Toten. Hunderte. Gestern schrie ich gegen Krieg und heute? Heute lasse ich es zu, dass Brüder in den Tod geworfen. Im Kriege gestern waren wir Sklaven. Und heute? Im Kriege heute sind wir Freie. Das Postamt ist verloren. Die unseren fliehen. Der Feind gibt kein Pardon. Gefangener, Schicksal, Tod. Ich komme vom 13. Bezirk. Die Straßen gesperrt. Der Bezirk hat sich ergeben. Sie liefern ihre Waffen ab. Die Stadt ist verloren. Das Werk misslang. Es musste misslingen. Das Werk ist nicht misslungen. War heute unsere Kraft zu schwach. Morgen dröhnen neue Bataillone. Unsere Idee ist stark. Unsterblich. Sie rücken an. Ein furchtbares Gemetzel. Sie erschossen meine Frau und meinen Vater. Sie starben für die Masse. Baut Barrikaden. Sollen Sie nur kommen. Sie metzeln alles nieder. Männer, Frauen, Kinder. Wir müssen uns wehren. Sie meucheln uns wie Tiere. Gefangene führen wir mit uns. Ich gab Befehl, die Hälfte zu erschießen. Gut so. Ihr rächtet eure Brüder, eure Schwestern. Masse ist Rache am Unrecht des Jahrhunderts. Ist Rache. Rache. Nein. Einhaltet Kampf, Verstörte. Ich fall euch in den Arm. Masse soll Liebe sein. Masse soll Gemeinschaft sein. Gemeinschaft ist nicht Rache. Mensch, der sich rächt, zerbricht. Die Hälfte ist erschossen. Keine Notwehr, blinde Wut. Ihr tötet Menschen, Menschen. Tötet ihr mit ihnen Geist des Staats, den ihr bekämpft? Ich war bereit, mein Gewissen aufzugeben, der Masse willen. Ich rufe, zerbrecht das System. Sie aber wollen die Menschen zerbrechen. Schweigen Sie! Hört nicht auf diese Frau, Geschwätz von Weibern. Haltet ein, Freunde. In vielen Jahren war ich euch Gefährtin. Ich weiß, ihr littet mehr als ich. Ich bin in hellen Stuben aufgewachsen, litt niemals Hunger. Hörte nie das Wahnsinnslachen der verfaulenden Tapeten, doch fühle ich mit euch und weiß um euch. Hört auf mich. Rache ist nicht Revolution. Rache spaltet. Wie? Wie wagst du, Frau, aus jenen Kreisen die Stunde der Entscheidung zu vergiften? Du schützt die, die mit dir aufgewachsen. Das ist der tiefe Grund. Ja, das ist Verrat. Verrat! Die Intellektuelle stellt sie an die Wand. Die Stunde fordert Handeln, rücksichtsloses Handeln. Wer nicht mit uns, ist wider uns. Verräterin! Spalterin! Verhaftet sie im Namen der Masse. Ich schütze sie, die mit mir aufgewachsen. Nein. Ich schütze euch. Ihr selbst steht da an der Wand. Ich schütze unsere Seelen. Nehmt sie endlich fest! Ich kann nicht mehr. Nein, verloren. Es sind so viele. Kämpft, kämpft unerbittlich. So kämpft doch! Kämpft! Kämpft! Unerbittlich! Unerbittlich! Kämpft! Kämpft! Kämpft! Kämpft! Kämpft! Kämpft! Leg dir Fesseln an. Kaspar Hauser, id est Kurt Tucholsky, schreibt in seiner Bücherempfehlung zu Weihnachten in der Weltbühne 47 vom 24.11.1925 auf Seite 804. Gleichfalls einen geschichtlichen Rückblick, wenn auch etwas trüberer Art, berichtet Parteifunktionär Albert Konzowski, SPD Leipzig, von einer Äußerung Friedrich Eberts im Januar 1919. Albert, noch zwei solcher Siege wie die über Liebknecht und Luxemburg und wir haben gesiegt. Zwischenspiel. Ihr Wälder, fern an Horizonten schwingend, vom abendlichen Hauche eingehüllt, wie meine Sehnsucht friedlich euch erfüllt. Minuten Schmerz, der Haft bezwingend. Ich presse meine Stirne an die Eisensäulen, die Hände rütteln ihre Unrast wund. Ich bin viel ärmer als ein armer Hund. Ich bin des ausgestoßenen Tieres hilflos heulen. Ihr Buchenwälder, Dome der Bedrückten, ihr Kiefern, Melodie der Heimat, tröstet Leid. Wie wobet ihr geheimnisvoll um den beglückten Knaben der fernen Landschaft wundersames Kleid. Wann werde ich umarmt vom tiefen Rauschen den hohen Psalmen eurer Seele lauschen? Ja, schöne Träume, Pustekuchen. Das müssen Sie doch selbst in die Hand nehmen, hören Sie. Da nehmen Sie das Messer. Besser noch hier das Gewehr und schießen Sie sich den Weg frei. Das machen Sie schon, er oder sie. Nur der Stärkere gewinnt. Jetzt machen Sie schon, hören Sie mich, schießen Sie. Keiner wird Sie retten, wenn Sie es nicht tun. Und keiner wird Sie richten, wenn Sie siegen. So war das schon immer, ne? Ja, entweder abknallen oder Fresse halten. Sechstes Bild. Schuld. Wo bin ich? Im Menschenschauhaus. Vertreib die Schatten. Vertreib sie. Vertreib sie selbst. Mörderin. Ich bin nicht schuldig. Auch Mörderin an mir. Du lügst, du lügst. Mörderin an mir. Und mir. Du bist schuldig. Du hast versagt. Werther! Werther! Lass mich raus! Lass mich hier raus! Ich wollte nicht, ich wollte nicht Blut, Kampf, Gewalt, ich wollte das nicht. Du schwiegst. Siegst beim Sturm aufs Stadthaus. Schwiegst beim Raub der Waffe. Schwiegst zum Kampf. Es war deine Verantwortung. Du warst schwach. Du bist schuldig. Du bist schuldig. Schweigen macht. Nein, ich wollte doch die anderen vom Erschießen retten. Betrüg dich nicht selbst. Vorher erschoss man uns. Du hättest es wissen müssen, Mörder. Du an uns. So bin ich. Schuldig. Schuldig. Schuldig. Dummes Ding vom sentimentalen Lebenswandel. Ich, Mensch, bin schuldig. Masse ist schuld. So bin ich schuldig. Lieben ist schuld. So musste ich schuldig werden. Jeder lebt sich. Jeder stirbt seinen Tod. Der Mensch wie Baum und Pflanze. Schicksalsgebunden, vorgeprägte Form. Die werden sich entfaltet, werden sich zerstört. Erkämpft die Antwort selbst. Mensch. Mensch ist schuldlos. Ich überwinde das Gesetz der Schuld, darin sich Mensch und Mensch verstricken muss. Die Erkenntnis? Leben. Noch einen Tag. Leben. Du bist geheilt. Jetzt bist du frei. Noch einen Tag. Einen Tag noch. Leben. Was ist mit Ihnen los? Ist die Glut schon erloschen? Hatten Sie nicht mal eine Idee von einer besseren Welt? Einen Traum von einem anderen Leben? Schauen Sie sich jetzt an. So leer. Na, ach, Sie widern mich an. So passiv, so klein und schwach. Sie sind Ihr eigenes Opfer. Schauen Sie sich nur an. Nichts haben Sie erreicht. Gar nichts. Alles vergebens. Und Sie haben es nicht anders verdient. Wie Sie wollen, dann haben Sie für uns keine Verwendung mehr. Siebtes Bild. Moral. Nun, vom Wahn geheilt? Zerstäubt die Illusion? Sprach die Richterin, ich vergebe dir. Ich gratuliere zur Bekehrung. Na, Namenloser, was willst du denn hier? Die Masse schickt mich. Mein Auftrag ist es, dich zu befreien. Zwei Wärter sind bestochen, den dritten, den am Tore, schlage ich nieder. Schlägst nieder? Meinetwillen. Der Sache willen. Die Idee muss weiterleben. Ich habe kein Recht, durch totes Wächters mein Leben zu gewinnen. Jetzt stell dich nicht so an. Die Masse braucht Führung. Die Masse hat ein Recht auf dich. Und das Recht des Wächters? Jetzt komm schon, reiß dich zusammen. Willst du denn nicht leben? Eil dich, Minuten bleiben uns. Du bist keine Befreiung. Na, du bist doch keine Erlösung. Doch weiß ich, wer du bist. Wir kämpfen für die Menschheit, für die Freiheit. Ach, ihr seid doch nicht frei. Ihr seid Zwang. Ihr mordet für die Menschheit, so wie die, die für den Staat gemordet. Und einige glaubten gar durch ihre Tat, die Erde zu erlösen. Ich sehe keinen Unterschied. Die einen morden für ein Land, die anderen für einen Gott, fürs Geld. Wer für den Staat gemordet, nennt ihr Henker. Wer für die Menschheit mordet, nennt ihr gütig, sittlich, groß. Ja, ihr sprecht von guter, heiliger Gewalt. Klag andere, klag das Leben an. Soll ich Millionen ferner unterjochen lassen, weil ihre Unterjocher ehrlich glauben? Und wirst du weniger schuldig, wenn du schweigst? Nicht die Gewalt weist uns den Weg. Du führst ein seltsam neues Land. Ins Land der alten Menschensklaverei. Wenn Schicksal dich in diese Zeit gestoßen und dir die Macht verheißt, zu vergewaltigen, die verzweifelt dich ersehnen wie den neuen Heiland, so weiß ich, dieses Schicksal hasst den Menschen. Dieser Mensch kann ich nicht sein. Die Masse gilt und nicht der Mensch. Du bist nicht unsere Heldin, unsere Führerin. Ja, kannst es gar nicht sein. Du liebst die Menschen nicht. Die Lehre über alles. Ich liebe den künftigen Menschen. Und opferst dafür die Gegenwärtigen! Der Lehre will, muss ich sie opfern. Du aber verrätst die Sache. Nur selbst sich opfern darf der Täter. Höre, Namenloser. Kein Mensch darf Menschen töten um einer Sache willen. Unheilig jede Sache, die es verlangt. Wer Menschenblut um seinetwillen fordert, ist Moloch. Gott war Moloch. Staat, Moloch. Masse, Moloch. Was bleibt? Wer ist also heilig? Für was soll man denn kämpfen? Für das Leben. Für die Liebe? Für einen Tag. Dir fehlt der Mut. die harte Tat auf sich zu nehmen. Nur durch harte Taten kommt Veränderung. Aber vielleicht wird uns dein Tod von Nutzen sein. Ich lebe ewig. Ewig. Ich werde ewig von Kreis zu Kreis, von Zeitenwende zu Zeitenwende, reiner, schuldloser Menschheit sein. Nicht die Gewalt weist uns den Weg. Nicht die Gewalt. Dieses Schicksal hasst den Menschen. Dieser Mensch kann ich nicht sein. Hier das Urteil. Mildernder Umstand anerkannt. Trotzdem Staatsverbrechen. Sie werden mich erschießen? Befehl, Befehl. Gehorchen, gehorchen. Staatsinteresse, Ruhe, Ordnung, Pflicht. Und der Mensch? Jede Unterhaltung mir verboten. Befehl, Befehl. Ich bin bereit. Warum tun wir das? Guck mal, ich habe meine Nägel neu lackiert. Du liegst völlig falsch. Du liegst völlig falsch. Jonas, was machst du eigentlich noch hier? Du bist abgedreht. Verstehst du? Wow. Du hast Alter, was sind das für Bad Vibes hier? Ich kann damit nicht arbeiten. Ich verstehe es gar nicht gerade. Wird die erschossen? Ja, ich sah den Sarg im Waschraum stehen. Oh, dumme Gans. Wer lässt sich aus Prinzip erschießen? Ja, ich hab's nicht verstanden. Ah, Intellektuelle. Da, ihr Brot. Hunger, Hunger. Gib mir auch vom Brot. Brot und Macht für alle. Ey, warum tun wir das? Warum denn nicht? Die ist tot. Wie hieß die doch gleich? Ah, ich hab Hunger. Es muss sich halt zuerst der Mensch ändern, dann ändert sich auch die Gesellschaft. Nein, ganz falsch. Zuerst muss sich die Gesellschaft ändern, dann ändert sich auch der Mensch. Nee, so ein Blödsinn. Du liegst völlig falsch. Nein, du liegst völlig falsch. Willst du einen aufs Maul oder was? Wird sie erschossen? Ja, ich sag, ich dumme ganz verletzt. Ich hab nicht verstanden, Intellektuelle. Da, ihr Brot. Hunger, Hunger. Gib mir auch vom Brot. Brot und Macht für alle. Warum tun wir das? Warum denn nicht? Die ist tot. Wie hieß die doch gleich? Ah, ich hab Hunger. Es muss halt zuerst der Mensch ändern, dann ändert sich auch die Gesellschaft. Nein, ganz falsch. Zuerst muss sich die Gesellschaft ändern, dann ändert sich auch der Mensch. Nee, so ein Blödsinn. Das ist mein Spiel. Meine Regel. Ich gewinne. Im Leben ist der Kampf ums Dasein zugleich die Grundlage aller gesunden Entwicklung. Alles Seiende stellt sich dar als Ergebnis ringender Kräfte. So ist der Kampf. Verdrängen oder sich verdrängen lassen. Der Lebensstarke behält die Oberhand. Überall gilt das Gesetz des Stärkeren. Das Schwache unterliegt. Alles, was wir tun können, ist stets im Sinne zu behalten, dass jedes Wesen Zeit seines Lebens ums Dasein kämpfen muss und größter Vernichtung ausgesetzt ist. Wenn wir über diesen Kampf ums Dasein nachdenken, dann mögen wir uns mit dem vollen Glauben trösten, dass der Krieg nicht ununterbrochen ist, dass der Tod im Allgemeinen schnell eintritt und dass der Kräftige, der Gesunde und Glückliche überlebt und sich vermehrt. Daher gilt, solange sie jung sind und noch Kraft haben, zerstören sie diese Welt. Jeder, der hören wollte, hat hören können. Jeder, der wissen will, muss wissen. Wer nicht hörte, wollte nicht hören. Wer nicht weiß, will nicht wissen. Wer vergisst, will vergessen. Ernst Toller, 1893 bis 1939. Masse Mensch! Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Ernst Toller. Bearbeitung Ben Neumann. In den Rollen die Frau Jana Schulz. Der Namenlose Rüdiger Klink. Terror Jutta Wachowiak. Der Mann Nickel Bösenberg. Gefangene Alida Stricker. Arbeiterin Lotte Schubert. Bänkerin Emma Lotta Wegner. Die Kühle Rebecca Lindauer. Verurteilter Johannes Scheidweiler. Wärter Hugo Tietje. Wache Janik Maudrich. Offizier Torben Appel und Christian Brückner. Sowie der Chor der Masse aus Studentinnen des zweiten Studienjahres der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Mit herzlichem Dank an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Frau Professor Weber und der Georg Neumann GmbH sowie dem SAE-Institut Berlin. Ton und Technik Alexander Schäfer. Aufnahmeleitung Antje Rose. Chorleitung Künstlerische Mitarbeit Petra Hartung. Komposition und Klanggestaltung J-Rope und Christoph Kalkowski. Idee und Regie Christoph Kalkowski. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.